haarsträubenden Fälle des Philip Maloney. Druckbuchstaben. Ich schaute aus dem Fenster und sah einen Mann, der sich Autonummern notierte. Er schaute stolz um sich und wartete auf den Applaus der Nachbarn. Ich ging in die Küche und holte die Kanne mit dem kalten Kaffee und kippte die Brühe anschließend aus dem Fenster. Der alte Mann schaute verdattert nach oben und wünschte mir einen gnadenlosen Richter. Ich lächelte freundlich und begrüßte danach Herrn Mutz, einen Mann um die 50. Die Polizei ist hinter mir her. Nehmen Sie es von der positiven Seite. Nicht alle Leute sind so gefragt wie Sie. Aber ich bin unschuldig. Dann wird man Sie spätestens nach 20 Jahren begnadigen. Wir leben hier schließlich in einem Rechtsstaat. Ich bin ein einfacher Handwerker. Ich kenne mich nicht aus mit dem Gesetz. Diese Juristen waren noch nie auf der Seite der einfachen Leute. Ist die Polizei hinter Ihnen her, weil Sie einen Tisch mit ungleich langen Beinen gemacht haben, oder was? Ich bin kein Tischler. Schuhmacher bin ich. Reparaturen an allen Schuhen. Brauchen Sie neue Absätze? Vielleicht eine neue Sohle? Danke, aber ich habe mir gerade im Ausverkauf 3 neue Schuhe gekauft. War so eine Aktion. Kaufen Sie 3 und bezahlen Sie 2. Sie haben 3 Paar gleiche Schuhe gekauft? Nein. Ein Paar und noch einen dritten dazu, den rechten. Ja, und was machen Sie mit dem dritten Schuh? Ich warte, bis der Käufer des linken Schuhs in der Zeitung inseriert. So macht man Geschäfte. Keine guten zwar, aber immerhin. Weshalb bin ich eigentlich zu Ihnen gekommen? Das habe ich doch jetzt glatt vergessen. Weil die Hüter des Gesetzes hinter Ihnen her sind. Ja, genau. Sie behaupten, dass ich die Post erpresst habe. Und haben Sie? Nein, ich habe noch nie jemanden erpresst. Und weshalb kommt die Polizei auf die Idee, dass Sie so etwas gemacht haben? Auf einem der Erpresserbriefe hat man angeblich meinen Fingerabdruck gefunden. Aber das kann gar nicht sein, verstehen Sie? Wo und weshalb haben Sie gesessen? Bitte? Die Polizei konnte Ihren Fingerabdruck doch nur identifizieren, weil er archiviert ist. Vor 2 Jahren. Eine Lappalie. 3 Monate. Wegen Betruges. Ich habe einem Japaner die Nutzungsrechte für das Matterhorn verkauft. Die ganze Sache flog auf, als er bei der Behörde nachfragte, ob er das Matterhorn in Fujihorn umtaufen dürfe. Und was ist mit der Posterpressung? Ein Polizist tauchte bei mir auf und wollte mich befragen. Ich schmiss ihm meinen Absatz an den Kopf und haute ab. Der wollte mich verhaften wegen dem Erpresserbrief. Ich bin doch nicht blöd. Wenn ich mich verhaften lasse, habe ich keine Chance. Er versprach mir künftig, alle meine Schuhe zu reparieren. Ich bestand auf Barzahlung. Er holte einige verwitterte Banknoten hervor und gab sie mir. Dann suchte ich einen Mann auf, der bei der Post für die Sicherheit zuständig ist. So eine Art Kollege, einer der ganz Diskreten, die man praktisch nie zu Gesicht bekommt. Das kommt ab und zu vor. Meistens sind es irgendwelche Stümper oder Jugendliche. Ich gehe jedem Fall nach, denn oft weiß man erst mit der Zeit, ob etwas dahinter steckt oder nicht. Das heißt, die meisten Erpressungsversuche kommen gar nicht an die Öffentlichkeit. Nein, das hätte auch keinen Sinn. Hier, das sind Erpresserbriefe aus den vergangenen 5 Jahren. Jede Menge. Die meisten melden sich nur 2-mal und wenn es dann konkret um eine Geldübergabe geht, bekommen sie kalte Füße. Und womit drohen sie? Mit allem Denkbaren. Entführung, Überfällen, Stinkbomben, echten Bomben. Einer hat sogar mal angedroht, dass er die Briefmarkengummierung mit Gift mischen werde. Und was ist mit dem neuesten Fall? Scheint ernst zu sein. 3 Übergaben sind bis heute gescheitert, aber die Erpresser haben sich immer wieder gemeldet und sie drohen damit, ganze Postfilialen in die Luft zu jagen. Ist schon etwas hochgegangen? Nein. Hier. Sehen Sie, eine detaillierte Zeichnung eines selbst gebastelten Sprengkörpers. Die können damit umgehen. Das müssen wir ernst nehmen. Das genügte mir vorläufig, um mich auf den Weg ins Polizeipräsidium zu machen. Dort traf ich einen Mann, dem man nicht ansah, dass er mit Absätzen von Schuhmachern traktiert worden ist. Vermutlich, weil er immer so bedrückt aussah. Dieser Detektiv bei der Post sollte gefälligst den Mund halten und keine Beweismittel an Dritte weitergeben. Keine Bange, er hat nichts weitergegeben, außer ein paar Informationen. Ich habe gehört, dass Sie einen harmlosen Schuhmacher verdächtigen. Ist das jetzt Ihre neue Methode, um dem Kleingewerbe den Garaus zu machen? Sie meinen diesen Herrn Mutz? Er hat gesessen. Und er hat einen städtischen Beamten mit einem harten Gegenstand verletzt. Und sein Fingerabdruck wurde einwandfrei auf einem der Erpresserbriefe identifiziert. Und es kommt noch doller, Maloney. Er besitzt eine Schreibmaschine, die haargenau dem Typ entspricht, auf dem auch die Erpresserbriefe geschrieben worden sind. Na, Maloney, was sagen Sie nun? Ich sagte vorerst nichts und ging zurück in mein Büro. Herr Mutz inspizierte gerade einige meiner Schuhe und schüttelte sein karges Haupt andächtig hin und her. Auf meiner Schreibmaschine? Das kann nicht sein. Und weshalb nicht? Weil das unmöglich ist. Mehr will ich dazu nicht sagen. Tut mir leid, aber wenn Sie nicht abhauen, muss ich die Polizei verständigen. Es spricht so ziemlich alles gegen Sie. Aber verstehen Sie doch, ich kann diese Erpresserbriefe gar nicht geschrieben haben. Wieso? Sind Sie auf Schreibmaschinen allergisch? Ich kann gar nicht schreiben. Verstehen Sie? Ich kann weder schreiben noch lesen. Ich bin Analphabet. Ja. Die Schreibmaschine ist nur Tarnung. Ich kann sie nicht benutzen. Das ist doch toll. Gehen Sie zur Polizei und sagen Sie denen das. Man wird Sie sofort nicht mehr verdächtigen. Eventuell bieten die Ihnen sogar einen Job an. Ja. Das kann ich nicht. Ich schäme mich. Ich möchte nicht, dass alle Welt erfährt, dass ich Analphabet. Ja, alle Welt erfährt. Sie müssen den richtigen Täter finden, Maloney. Ich tauche so lange unter. Doch ehe er untertauchen konnte, tauchte die Polizei auf. Und zwar in meinem Büro. Ich tat, was ich in solchen Situationen immer tue, Kaffee und Kuchen anbieten. Doch die Polizisten wollten nur Herrn Mutz. Ich trank den Kaffee alleine und schaute nach unten auf die Straße. Der alte Mann patrouillierte wieder. Diesmal trug er eine Jacke mit Kapuze. Ich kippte etwas heißen Kaffee nach unten, der Mann schaute nach oben. Ich goss den kalten Kaffee nach. Es war ein Fest. Ein kleines zwar, aber immerhin. Die Polizei ließ mich nicht zu meinem Klienten und so verbrachte ich meine Zeit damit, herauszufinden, ob mein Klient irgendwelche Freunde oder Verwandte hatte. Ich stieß jedoch nur auf eine Sozialarbeiterin, die Herrn Mutz nach seiner Haftentlassung betreut hatte. Verhaftet? Hat er etwa wieder einen Betrug begangen? Er sagt, er sei unschuldig. Ja, was glauben Sie, wie oft ich mir diesen Satz jeden Tag anhören muss? Hatten Sie noch Kontakt zu Herrn Mutz? Ab und zu. Im Grunde genommen ist er einfach ein fauler Sack. Und deshalb wird er immer wieder straffällig. Er hatte früher einmal eine Schuhmacherwerkstatt, aber die war öfter geschlossen als offen. Manchmal schlief er direkt hinter der Tür auf einem Sofa. So, dass jeder sehen konnte, dass dieser Mann nicht arbeiten will. Vielleicht ist er zur Einsicht gekommen, dass die weitaus meisten Katastrophen auf dieser Erde nicht durch Faulheit, sondern durch Übereifer entstehen. Sie tun gerade so, als ob Herr Mutz zu solchen Einsichten gelangen könnte. Dabei ist er eine sehr schlichte Natur. Den Sie auf den rechten Weg bringen wollten. Allerdings. Er sagte mir einmal, dass er am liebsten schreiben würde. Er hatte tatsächlich auch eine Schreibmaschine. Aber ich habe nie gesehen, dass er ein Wort zu Papier gebracht hätte. Herr Mutz als Schriftsteller. Können Sie sich so etwas vorstellen? Hatte Mutz noch Kontakt zu anderen Leuten aus dem Knast? Nicht, dass ich wüsste. Sie entschuldigen mich jetzt aber. Ich treffe mich anschließend mit ein paar Freunden. Wir sind alle sehr betroffen über diese neue Tankerkatastrophe. Alle diese armen Vögel und Fische. Aber es ist schön, Freunde zu haben, die ebenfalls betroffen sind. Sie wankte davon wie ein havarierter Tanker und ich befürchtete schon, dass ihre Betroffenheit gleich auslaufen würde und den Gehsteig überschwemmen könnte. Doch es blieb alles trocken. Ich ging zurück in mein Büro. Das Telefon klingelte. Ich mache eine Umfrage und wollte von Ihnen wissen, ob Sie dafür oder dagegen sind. Gegen was? Und weshalb sind Sie dagegen? Was soll das? Von was reden Sie überhaupt? Wir haben herausgefunden, dass die meisten Leute sich darüber aufregen, wenn man sie zu konkreten Dingen befragt. Aber alle mögen es, wenn man sie grundsätzlich zu ihrer Meinung befragt. Deshalb machen wir jetzt wöchentlich eine Umfrage, bei der jeder und jede sagen kann, ob er oder sie dafür oder dagegen ist. Und wozu soll das gut sein? Das ist gut für die Volksgesundheit. Unser Land braucht in diesen Zeiten der Krise etwas fürs Gemüt. Ich empfahl ihm einige Essigwickel fürs Gemüt und knallte den Hörer auf die Gabel. Dann ging ich ins Polizeipräsidium und erkundigte mich, ob mein Klient schon freigelassen worden war. Die Staatsanwaltschaft wird Anklage erheben, Maloney. Die Beweise sind erdrückend. Ihr Klient hat nur noch eine Chance, wenn Sie nachweisen können, dass er völlig verrückt oder ein ehemaliger Staatsmann ist. Dann könnten wir ihn vielleicht nach Südamerika abschieben. Mein Klient ist unschuldig und ich werde Ihnen auch die Beweise dafür liefern. Das dürfte Ihnen schwerfallen, Maloney. Ich habe jetzt nämlich Feierabend. Und am Feierabend will ich von Beweisen, Alibis und Tätern nichts mehr wissen. Kapiert, Maloney? Vermutlich ziehen Sie sich am Abend einen Heimatfilm rein und wünschen sich einen klaren Bergbach als Traum. Machen Sie sich nur über mich lustig, Maloney. Ich kann mir meine Kunden nicht aussuchen. Ich muss nehmen, was kommt. Und das ist nicht immer das, was ich mir erträume. Das Leben wird immer brutaler. Jetzt nehmen sogar schon Omas Karateunterricht. Eines Tages werden die auch noch Polizisten verprügeln. Nur so zum Spaß. Er sinnierte noch eine Weile über das Leben nach und verließ dann das triste Gebäude. Ich begleitete ihn ein wenig. Als wir an einer Poststelle vorbeikamen, blieb er stehen. Wie kann man nur auf die Idee kommen, die Post zu erpressen? Das merkt doch jedes Kind, dass das nicht geht. Vielleicht ist der Täter kein Kind mehr. Auf jeden Fall ist es nicht mein Klient. Seit seiner Verhaftung ist kein Drohbrief mehr aufgetaucht. Und die liegt nun immerhin schon 6 Stunden zurück. Zum Glück hat er seine Drohungen nie wahrgemacht. Wäre ja noch schöner, wenn plötzlich ein Postgebäude in die Luft fliegen würde. Da vorne! Die Telefonkabine! Das war wohl ein Ferngespräch via Satellit. Seltsam ist nur, dass die Kabine zu dem Satelliten flog und nicht das Gespräch. Zum Glück war niemand drin. Oder haben Sie jemanden gesehen? Ich muss sofort alles absperren lassen. Er eilte zum Tatort und ich schaute mich ein wenig um. Es hatten sich schon eine ganze Menge Schaulustiger eingefunden. Mindestens die Hälfte davon beschwerte sich darüber, dass wieder so viele Gaffer am Ort waren. Plötzlich entdeckte ich eine Frau, die mir bekannt vorkam. Es war die Sozialarbeiterin, die meinen Klienten betreut hatte. Zu meinem Erstaunen glaubte ich, auf ihrem Gesicht ein Lächeln zu sehen. Ein Lächeln, das ganz und gar nicht zu einer allzeit betroffenen Frau passte. Am nächsten Tag erhielt ich die Erlaubnis, mit meinem Klienten zu reden. Die Polizei ging nun offenbar davon aus, dass Mutz nicht allein gehandelt hatte, sondern Komplizen hatte, die dem Erpressungsversuch nun Taten folgen ließen. Wenn ich hier wieder rauskomme, werde ich schreiben und lesen lernen. Das mit der Erpressung ist gar nicht mal so schlecht. Und eine Telefonkabine, die hops geht, das finde ich toll. Ich mag Feuerwerk. Wie zum Teufel soll ich Sie hier rausholen, wenn Sie solchen Unsinn erzählen? Die glauben, ich hätte Komplizen. Was für ein Quatsch. Ich habe keine Freunde und schon gar keine Komplizen. Also, sowas ist selten heutzutage. Wir vereinsamen doch alle, nicht wahr? Bevor wir zusammen im Club der einsamen Herzen unseren letzten Tango tanzen, möchte ich gerne wissen, ob die Sozialarbeiterin, die Sie betreut hat, Zugang zu Ihrer Schreibmaschine hatte. Tja, Sie glauben doch nicht, dass Frau Koth etwas mit der Sache zu tun hatte. Das ist doch lächerlich. Das ist eine ganz nette Frau. Naja, wenigstens für eine Sozialarbeiterin. Ich wünschte ihm einen angenehmen Aufenthalt und ging. Dann besuchte ich Frau Goth. Ich traf aber nur auf einen ihrer Kollegen. Nein, ich habe Sie heute noch nicht gesehen. Brauchen Sie Hilfe? Vielleicht eine Unterkunft für die Nacht? Nein, danke. Ich schlafe lieber allein. Wissen Sie, ob Frau Goth mit Sprengstoff umgehen kann? Seltsame Frage. Wieso sollte sie das? Es ist unsere Aufgabe, die sozialen Spannungen zu entschärfen, nicht sie zu sprengen. Ich habe da im Übrigen eine Theorie. Ich glaube, dass die Sonnenflecken einen entscheidenden Einfluss auf unser Gehirn haben. Gestern war zum Beispiel wieder eine größere Eruption auf der Sonne und mir fiel das Denken unendlich viel schwerer. Ich glaube, dass es Menschen gibt, die sich nicht mehr aus diesem Bann der Sonne befreien können. Das sind dann eben die Randständigen. Ich befreite mich so gut es ging aus dem Banne des jungen Mannes und schüttelte seine Theorien draußen ab. Es tat gut. Ich ging zurück in mein Büro und telefonierte mit der städtischen Verwaltung. Ja, es stimmt tatsächlich, dass bei uns eine massive Sparrunde eingeläutet wurde. Wir werden Stellen streichen, auch und gerade im sozialen Bereich. Sie stellen also Sozialarbeiter auf die Straße? Ja, schließlich wissen die am ehesten, wie man mit einer solchen Situation fertig wird. Ist unter den Entlassenen auch eine Frau Goth? Das kann, darf und will ich Ihnen nicht sagen. Danke für Ihren Anruf. Es ist immer schön zu wissen, dass sich unsere Mitbürger für die Belange der Stadt und ihrer Regierung interessieren. Ich hörte mir das Gesülze zähneknirschend an und verließ dann mein Büro. Ich spazierte ein wenig am See entlang, als ich plötzlich einen Knall hörte. Etwa 300 Meter vor mir war wieder eine Telefonkabine in die Luft gegangen. Diesmal war ich sofort zur Stelle. Neben mir hechelte der Polizist. Entsetzlich, Maloney. Seit uns immer weniger Dienstfahrzeuge bewilligt werden, brauche ich jede Woche ein neues Paar Schuhe. Zum Glück habe ich im Ausverkauf ein Paar gekauft, bei dem ein dritter Schuh gratis mitgeliefert wurde. Ein linker. Was denn? Sie waren das. Ja, ist doch toll. Ich gebe nächste Woche ein Inserat auf und suche den Besitzer des rechten Schuhs. Ich biete ihm eine Gratisführung durchs Polizeipräsidium. Das darf doch nicht wahr sein. Wieso? Die Leute interessiert es brennend, wie so ein Polizeipräsidium aussieht. Da vorne, die Frau da, das ist die Posterpresserin. Wie bitte? Sie sind doch wohl nicht ganz bei Trost, Maloney. Die Frau ist doch harmlos wie die Queen Elizabeth. Und sie trägt genau die gleichen scheußlichen Kleider. Vielleicht ist das sogar die Queen. Würde mich nicht wundern, wenn die endgültig genug hat von ihrer Familie. Ich ließ ihn stehen und eilte zu Frau Goth. Sie sah mich überrascht an und wunderte sich darüber, dass ich sie festhielt. Loslassen! Ich mag das nicht! Ich auch nicht, das können Sie mir glauben. Geben Sie zu, dass Sie die Post erpresst haben. Ich? Ich bin doch bloß eine schwache Frau. Das könnte Ihnen so passen. Die Zeiten sind vorbei, Frau Goth. Schwache Frauen gibt es nur noch bei James Bond, aber nicht bei Maloney. Soll ich etwas fester zudrücken? Aua, nein, nein, loslassen. Ich gebe es zu. Ich gestehe, ich beichte, ich bekenne. Was wollen Sie denn noch? Die Details. Ich habe die Drohbriefe auf Herrn Mutz' Schreibmaschine getippt. Die wollen mich entlassen. Irgendwie muss ich doch zu Geld kommen. Und ich habe ja lange genug mit Verbrechern zu tun gehabt. Da lernt man einiges. Auch wie man mit Sprengstoff umgeht. Ja, das hat mir ein Experte auf dem Gebiet beigebracht. Ja, das hat ja auch wunderbar geklappt, finden Sie nicht? Frau Goth nahm den Platz von Herrn Mutz ein. Dieser reparierte alle meine Schuhe und beschwerte sich darüber, dass er bei einem nur den rechten finden konnte. Das Inserat des Polizisten erschien eine Woche später in der Zeitung. Er hatte, um Geld zu sparen, nur inseriert Poll, Su, Recht, Schuh. Ich meldete mich nicht, sondern schmiss den einzelnen Schuh meinem patrouillierenden Nachbarn an den Kopf. Er fluchte und ich war glücklich. So geht das.